Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itipiso bhagava arahaṃ sammā sambuddho viññāca-caraṇa-sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa-dhammasāraṭi sattā deva manussānaṃ buddho bhagavā Svākhāto bhagavatā dhammo sandīthiko akāliko ehipāssiko oppanayiko paccattaṃ veditābho viñuhi ti supatipanno bhagavato sāvakasaṅgho ucupatipanno bhagavato sāvakasaṅgho Nyāyapatipanno bhagavato sāvakasaṅgho Sāmīcipatipanno bhagavato sāvakasaṅgho Yadidaṃ cattāri purisayogāni aṭṭha purisapuṅgalā Esa bhagavato sāvakasaṅgho Āhuneyo pāhuneyo dakkhineyo Anjali karaniyo anuttaraṃ puñyakhetaṃ sati evaṃ buddhaṃ saranthānaṃ dhammaṃ saṅghaṃ ca bhikkhavo bhayam va chambitattam va lomahamso nahe satiyeti. So, gestern haben wir versucht, gewisse Konzepte, die für uns von großer Bedeutung sind, zu erklären. Und damit wir sie gut verstehen, wir wiederholen wieder, was Parami sind und wie man sie übt. In dem Sinne, wie man sie versteht. Nur wenn man sie versteht, wird man sie üben können. Wir haben erklärt, dass der Konzept von Parami, was meistens zu Verwirrung führt, Konzept von Parami hat zwei Seiten. Auf andere Seite ist das Höchste, ist das auch, was uns das Höchste macht. Und das Höchste natürlich ist die Wahrheit. Deswegen, wenn wir die Paramis üben, wir eben die Paramis, egal ob wir die Paramis von den Schülern von Buddha, von Savakas eben, oder ob wir die Paramis von Pacheka Buddha eben, oder ob wir die Paramis von dem vollkommen erwachenen Buddha eben, wir eben die Paramis nur in dem Sinne, dass wir uns an die Wahrheit anpassen. Die Wahrheit, dass der Buddha in sich selbst verwirklicht hat und in der Welt, in dem er untrennbar von der Welt ist. Indem wir die Wahrheit folgen, lernen wir auch, die Paramis zu folgen. Und indem wir im Einklang mit Wahrheit sind, sind wir dann imstande, sich selbst von diesem Ufer, von dem Ufer von Leiden zu dem anderen Ufer, Ufer von Erlösung zu gehen. Das, was uns ermöglicht, von diesem Ufer von Leiden zu gehen, zu dem anderen Ufer von Erlösung zu gehen, das sind eben die Paramis. Also die Paramis in diesem Sinne sind gemeinsam zu sozusagen zu allen, die nach der Wahrheit streben und die wollen sich die Wahrheit anpassen. Die wollen untrennbar von der Wahrheit sein. Wie wir alle wissen, die Wahrheit, die der Buddha verwirklicht hat, ist die Wahrheit von bedingten Entstehung. Das ist die wahre Gesicht der Welt und wahre Gesicht von allen Erfahrungen, die wir in der Welt machen. Alles, was wir in der Welt erfahren, ist nur bedingte Entstehung, nichts anderes. Nur Ursache und Wirkung. Das ist, was der Buddha vollkommen in allen Einzelheiten erfahren hat und sich bemüht hat, es uns zu erklären. Indem wir diese Wahrheit uns diese Wahrheit anpassen, dann wir üben Paramis. Ohne Paramis, wir können uns nicht diese Wahrheit anpassen. Also es ist wichtig zu verstehen in diesem Sinne, dass jeder, der zu wahren Erlösung kommen möchte, übt sich in diese Wahrheit. In diesem Sinne, dass er übt sich in diese Wahrheit. Er ist auch dann Schatz für die Welt. Er bringt das Gute in die Welt, weil die Wahrheit ist das Gute in der Welt. Die Eigenschaft von Paramis in diesem Sinne ist, dass man das Gute in die Welt bringt. Wenn man das Gute in der Welt bringt im Sinne von der Lehre von Buddha, von Dhamma, wird man dann ein Mitglied der Buddha-Familie. Das ist ein sehr wichtiges Konzept, der schon kommt vor in Theravada sehr klar, wenn man kann nicht die Lehre von Jatakas verstehen, die die Paramis erklären, ohne dieses Konzept von Gotra oder Gotha auf Pali. Was heißt Familie? Wir werden Mitglieder der Buddha-Familie, indem wir die Paramis üben. Deswegen habe ich gestern erklärt, die Voraussetzung dafür, dass wir die Paramis üben, wir müssen die Lehre von Buddha Herren und über die Lehre von Buddha Nachdenken mit Yoniso Manasikara, mit Aufmerksamkeit, die wahrheitsgemäß ist. Wenn wir, obwohl wir die Lehre von Buddha Herren und nicht Herren mit Aufmerksamkeit, die wahrheitsgemäß ist, wir werden nicht imstande sein, zur Erlösung zu kommen. Warum? Weil wir interpretieren die Welt und uns sich selbst mit Konzepten, die nicht wahrheitsgemäß sind. Nur wenn wir wahrheitsgemäß unsere Erfahrung verstehen und interpretieren, werden wir imstande sein, zur Erlösung zu kommen. Und Erlösung ist, die Lehre von Buddha hat einen Geschmack, Geschmack von Erlösung. Das ist derselbe Geschmack für alle, die die Lehre von Buddha lehren, egal ob sie es lehren mit Aspiration von den Schülern oder von großen Schülern oder von den Agasavaka, von den Hauptschülern oder von Pacheka Buddha oder von den Sammasambuddha, was heißt Bodhisattva. Wenn wir wahrheitsgemäß die Lehre interpretieren, nicht durch unsere eigenen Konzepten, sondern wahrheitsgemäß, dann werden wir zur Erlösung kommen, sonst nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass man mit einem Kalyanamitta, mit einem erhobenen Freund lernt, der etwas von der Wahrheit erfahren hat und hat gewisse Erfahrung von diesem wahren Parami-Praxis, von den Tugenden, die zu anderen Ufer hinaus, aus diesem Ufer von Leiden hinausführen. In diesem Sinne sagt der Buddha, der Ananda, dass diese Kalyanamitta ist ganze Lehre, in dem der Kalyanamitta uns immer darauf aufmerksam macht, was die wahre Parami sind und was sind unsere eigenen Vorstellungen. Indem wir die Welt mit unseren eigenen Konzepten nicht durch Wahrheit interpretieren, wir können nicht zur Erlösung kommen, weil unsere Konzepte sind falsch. Die Wahrheit ist immer anderes als unsere Konzepte. Nur wenn man Wahrheit versteht, wie sie wirklich ist, und dieses Verständnis ist sozusagen, obwohl es abhängig von Konzepten ist, es hängt nicht an den, es ist über die Konzepte. Es transzendiert die Konzepte. Deswegen ist es so wichtig, Kalyanamitta zu haben. Das ist auch eine wie Charyapitaka erklärt, eine von den Ursachen von Verwirklichung. Wenn wir nicht die Lehre verstehen, wahrheitsgemäß, wir werden nicht imstande sein, sich an die Wahrheit anzupassen und in Einklang mit der Wahrheit, also in Verschmelzen mit der Wahrheit, was eigentlich der Weg ist und Sinn von Parami-Praxis. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Also, indem man die Paramis übt, wahrheitsgemäß, also die Dhammas, die Weg von Leiden zur Erlösung führen, dann wird man, wenn man sie wahrheitsgemäß übt, wird man dann Mitglied der Buddha-Familie. Und Mitglied der Buddha-Familie, wie wir wissen, besteht von Schülern, besteht von diejenigen, die an Erlösung von Schülern aspirieren, von großen Schülern oder Hauptschülern oder Pacheka-Buddhas oder von den Bodhisattvas, die nach vollen Erlösung, was der Buddha selbst erfahren hat, aspirieren. In diesem Fall dann, die unterscheiden sich von den anderen Schülern, indem dass sie dann den Entschluss nehmen, dass sie für Wohl der Welt diese Leiden von Samsara sich öffnen zu diesen Leiden und nicht so wie der Sumedha, wir haben gestern darüber gesprochen, obwohl er schon die Kräfte von einem, der die Wahrheit der Schülern oder den Weg den Schülern erfahren kann, er hat sich entschlossen, nicht diesen Weg gleichzeitig zu erfahren, sondern den höchsten Weg, den Weg von Buddha, indem er, obwohl er von Samsara weggehen kann, er hat schon diese Potenzial, er hat schon große Paramis, er geht nicht, weil er Vollkommenheit in Paramis will. Dann dieses Konzept von Buddha-Familie ist auch sehr wichtig zu verstehen. Deswegen, bevor wir fortsetzen, was wir gestern gesagt haben über die Voraussetzungen für Parami-Praxis, sprechen von etwas von Gotra. Dieses Konzept wird dann besonders in Mahayana sehr entwickelt. Wir gehen nicht zu viel in die Einzelheiten. Darüber kann man lange sprechen. Damit man dann zur Erlösung kommt und die Paramis erfolgreich bis zur Erlösung übt, dann muss man ein Mitglied der Buddha-Familie sein. Die Lehre von Jatakas, von denen wir reden werden, ist auf diesem Prinzip basiert. Die alle, diese sogenannte, der Buddha selbst hat nach dem Äh, nach Buddha Dipankara, dann hat er mit unzähligen Lehren gelehrt, auch mit 24 Buddhas, die danach kamen. Er hat nicht alle Buddhas getroffen, weil ab und zu er war auch der Bodhisattva, in dem er sich öffnet zu Leiden der Welt. Er geht, er hat keine Angst, auch in niedrigere Zustände der Existenz zu gehen. Warum? Weil er weiß, dass indem er die Paramis entwickelt, er bleibt nicht lange in niedrigeren Existenzen und er immer lernt mehr. Nicht nur, er lernt nicht nur das, was er braucht für eigene Erlösung, aber er lernt, was er braucht für Erlösung von allen. Was ist das Ziel von Bodhisattva? Der Bodhisattva, er sehnt sich nach Anuttara Samma Sambodhi. Anuttara Samma Sambodhi heißt, Sambodhi heißt, dass er erfährt die Erlösung zusammen mit allen Wesen, indem er die Zustände von allen Wesen verstanden hat. Und durch seine Weisheit, durch seine tiefere Verständnis von bedingten Entstehung vollkommen durchgedringt hat. Ja, sage ich richtig? Vollkommen durchdrungen hat. Durchdrungen hat. Also, die Paramis sind Paramis, indem sie zur Erlösung bringen, zu Wohl, weil wahre Wohl der Welt ist die Erlösung. Aber die Erlösung von Buddha und von denen, die nach Erlösung von Buddha aspirieren, ist die Erlösung zusammen mit allen Wesen, mit vollkommenem Verständnis von den Zuständen von allen Wesen. Indem man vollkommen versteht die Zustände von allen Wesen, wird man auch so viele Wesen helfen können. Indem wir nicht verstehen die Zustände von anderen Wesen, können wir nicht so viele Wesen helfen. Alle, die sich in Parami üben, sie direkt oder indirekt helfen den Wesen. Aber je mehr entwickelt die Parami sind, desto mehr wird man fähig, den anderen zu helfen. Also diejenigen, die längere Zeit die Lehre von Buddha mit Buddhas und mit kompetenten Lehren gelernt haben, die sind diejenigen, die mehr helfen können. Diejenigen, die nicht so lange Zeit, die nicht haben diese Fähigkeit. Unsere Fähigkeit, den anderen zu helfen, hängt davon ab, wie lange wir die Paramis praktiziert haben. Deswegen wird erklärt in der Charyapitaka, die Hauptursache für Paramis und für Erlösung ist die vorige Übung. Oder? Davon haben wir gestern gesprochen, vorige Übung von rechten von rechten Wandel und von Weisheit. Das sind die Paramis. Je mehr Samen wir haben von rechten Wandel und Weisheit, desto mehr Wesen wir werden imstande zu helfen. Aber jeder, der zur Buddha-Familie gehört oder jeder, der praktiziert, das ist auch die Lehre von Jatakas, die sehr wichtig ist. Wir haben uns hier getroffen und eben zusammen, weil wir schon früher zusammen geübt haben. Nichts passiert zufällig. Wenn wir nicht gemeinsame Bedingungen haben, dann treffen wir uns eben nicht. Weil alles, was in der Welt existiert, eben ist nichts anderes als Wirkung und Ursache. Die Bedingungen, die bringen diese zusammen. Und wir erfahren die Welt je nach unseren Bedingungen, nach unserer Wirkung und Ursache. Also, wenn wir Mitglieder von der Buddha-Familie sind, dann haben wir in unsere Geistsamen von früheren richtigen Wandel und Weisheit. Sonst ist es nicht möglich. Tiefer diese Samen oder Energien oder Samskaras oder Ursachen, was dasselbe ist, sind, desto näher sind wir zur Erlösung, Erlösung von Schülern, Erlösung von Pacheka-Buddhas, Erlösung von Buddhas, selbe Prinzip. Welche Samen von früherer Praxis wir haben, sieht niemals klar, niemand klar außer der Buddha selbst. Deswegen er kann so viele Wesen helfen. So viele Geschichten in der buddhistischen Literatur, der Sariputta lesen wir, wer einen Brahmane nicht ordinieren, weil er sieht keine Samen von rechten Verhalten, von rechten Wandel. Charita in seinem Geist. Und der Sariputta ist sehr weiß. Er hat immer natürliche Kräfte. Er sieht sehr klar. Dann er schickt ihn nach Hause, weil er sieht keine Hoffnung für Erlösung für ihn. Dann aber der Buddha sieht, dass in vorigen Leben, vielen, vielen vorigen Leben, unzähligen früheren vorigen Leben, er hat einen Löffel Reisbrei einem Pacheka-Buddha gegeben. Dann ruft er ihn und ordiniert ihn. Indem wir uns hier getroffen haben, wir haben bestimmt Mindestens ein Löffel. Und was Zukunft anbetrifft, genauso. Außer der Buddha, niemand kann klar sehen. So zum Beispiel gibt es eine Geschichte in Nagarjunas Kommentar zu Pragyaparamita Sutra. Besoffene Brahmane kommt zum Jetavana Kloster. Sie ist so betrunken, dass er nicht mehr weiß, wo er richtig ist, und er will ordinieren. Dann die Mönche dann wollen ihn, dass er weggeht, und er ist damit nicht zufrieden. Dann kommt der Buddha, sieht ihn und sagt, die Mönche gibt ihm Ordination. Dann sie geben ihm Ordination. Dann morgen, als er von seiner Katze, Kater, als er von seinem Kater, nicht Katze, die Katze haben wir hier, deswegen kommt er. Als er von seinem Kater wach ist, dann, was mache ich hier, wo bin ich? Dann er sieht, er hat Robe an, dann er wäre gleich weg. Der Buddha sagt, lassen Sie ihn. In Zukunft, er wird wieder kommen und dann richtig ordinieren und sich Mühe geben und Erlösung erfahren. So sieht der Buddha. Das sehen wir nicht. Wir sehen ein Besoffene, weg damit, er kann kein Dhamma üben. Aber der Buddha sieht nicht. Der Buddha sieht die Eigenschaft, die Manifestation von einem, der Buddha weg einschlagen möchte, ist, dass er immer, immer sucht, wie er optimal den anderen helfen kann, in allen Umständen. Und er ist darüber sehr klar. Das kennen wir nicht. Das kann nur der große Buddha. Und der Bodhisattva, der diesen Weg von Buddha folgt, lernt das allmählich auch. Wie er es lernt, wir werden darüber noch weiter sprechen können. Es gibt weltliche Paramis, die zu Zustand von vollem Glück und Seligkeit, obwohl man in Samsara bleibt, man bleibt mit Minimum Dukkha, indem man die weltliche Paramis übt. In indem man nicht tötet. Wird man langes Leben genießen können. Indem man freigebig ist, wird man immer reicher. Indem man bescheiden ist, wird man immer mehr Adler, Edler, nicht Adler in der Schweiz, wird man immer Edler. So übt man sich, bis man in volle Seligkeit in der Welt lebt. Wenn man jetzt gut aussieht, das heißt, dass man Schönheit gegeben hat den anderen. Was ist die höchste Schönheit? Licht der Weisheit. Man strahlt, indem man den anderen Licht gegeben hat. Und so weiter. Das ist der weltliche Aspekt von Paramis. Der ist auch da. Dieser weltliche Aspekt. Aber wenn sie Paramis werden, im Sinne, dass sie zur Erlösung führen, muss auch mit dem mit Weisheit von Erlösung verbunden werden. Deswegen haben wir gesprochen von drei Sorten von Weisheiten, die der Buddha vollkommen gemeistert hat. Das kennen die Arahats nur teilweise. Die weltliche Weisheit, Weisheit über den Weg zur Erlösung und Weisheit der Erlösung. Also, jetzt wir haben angefangen über Gotra zu sprechen und wir haben es nicht, wir haben es wieder nicht fortgesetzt. Ich werde nicht fortsetzen, ohne etwas von diesem Konzept von Gotra oder Gotha zu erklären. Man wird also ein Teil der Buddha-Familie und wir alle können nur Erlösung erfahren, indem wir Teil der Buddha-Familie sind. Wer nicht Teil von Buddha-Familie ist, kann nicht Erlösung schaffen. Wenn wir Teil von Buddha-Familie sind, heißt das, dass wir früher geübt haben. Wir haben früher geübt, richtiges Verhalten und Weisheit. Und ich habe da eine Frage. Und zwar, der Bodhisattva hat als Aufgabe, alle Wesen zu erlösen. Wie kann das dann passieren? Ist es dann möglich, wenn nur diejenigen, die in der Buddha-Familie sind, erlöst werden können? Jetzt spreche ich über die Gotra. Das ist wichtig zu verstehen. Also man muss verstehen eine Sache, dass in dem Buddha-Lehre ist für Wohl von allen. Wohl von allen heißt, indem man anderen Wohl und Wohl oder Gute geben möchte, muss man lernen, wie man ein guter Mensch wird, wie man die Seligkeit der Götter erfährt und wie man Erlösung erfährt. Diese drei Sachen sind alle in dem Gut, was Buddha lehrt, eingeschlossen. Nicht alle kennen die Wahrheit von Erlösung verstehen. Nicht alle auch kennen die Wahrheit von dieser Heiterkeit oder von dem feinen Zustand der Götter verstehen. Aber fast alle können die Wahrheit über guten Mensch verstehen. Ist das nicht so? Der Buddha dann lehrt je nach der Fähigkeiten der Menschen, indem er sieht die Samen von früheren unsere Verhalten ist durch unsere frühere Karma, frühere Verhalten definiert. Nach den Konzepten veranstalten wir unsere Welt. Aber diese Konzepte sind anderes für andere Wesen. Andere Wesen haben andere Konzepte, nicht wahr? Was wahr ist für einen, muss nicht, ist gar nicht wahr. Was vorteilhaft für einen ist, muss nicht vorteilhaft für den anderen sein. Aber indem man die Wahrheit versteht, wird man dann imstande sein, für alle diese, was vorteilhaft ist, zu lehren. Aber nicht alle können vorteilhaft in ganzen Umfang verstehen. Wir können vorteilhaft nur in kleinem Umfang verstehen. Indem wir die Paramis entwickeln, wir können dann vorteilhaft in ganzen Umfang allmählich lernen. Aber das ist ein langer Prozess. Jetzt in höchsten Sinne, was vorteilhaft ist, ist Erlösung. Aber nicht alle können das verstehen. Heutzutage, und Erlösung ist auch sehr schwer zu verstehen, wenn man nicht, wie ich gesagt habe, die Samen von früheren Paramis in sich hat, wird man nicht imstande sein, besonders von Weisheit Parami in sich hat, wird man nicht imstande sein, die Vorteile von Erlösung zu verstehen. Aber wenn man die Vorteile von Erlösung versteht, nur dann wird man im wahren Sinne ein Mitglied von Buddha-Familie, indem er an diese Sachen mit recht wahrheitsgemäß Aufmerksamkeit an diese Sachen denkt und über diese Sachen meditiert. Das ist genau, was der Bodhisattva hat gemacht. Jetzt haben wir erklärt, dass jeder, der ein Mitglied von Buddha-Familie ist, er muss unbedingt in sich haben, diese Samen von rechten Handel und Weisheit. Ohne das, er wird nicht die Wahrheit von Erlösung verstehen können. Wenn er, aber jeder hat in sich gewisse Samen von guten Taten. Dann, obwohl, wenn er nicht genug Samen hat, um diese Erlösung zu verstehen, wird der Buddha lehren, dann, wie man Seligkeit von den Göttern erlebt. Und, oder wie man als guter Mensch leben kann und als guter Mensch Seligkeit erleben kann. Das ist auch Teil von Buddha-Lehre. Aber Parami wird Parami in dem Sinne, dass es zu dem anderen Ufer führt, von diesem Ufer von Leiden zu Ufer zu Erlösung, nur indem es hilft für Erlösung. Und ein guter Mensch zu sein auch, ist Voraussetzung für Erlösung. Die höhere Zustände des Geistes ist auch der Weg zur Erlösung. Aber es ist noch nicht genug für Erlösung. Das ist wichtig zu verstehen. Indem man dann Mitglied von Buddha-Familie ist, wird man dann imstande sein, mit wahrheitsgemäß die Dhamma anhören. In dem Sinne wird er allmählich entweder der Zustand von erleuchteten Schüler oder den Zustand von wahren Bodhisattva. Wahre Bodhisattva ist auch einer, der wahrheitsgemäß die Realität nicht durch Konzept, sondern der unmittelbar in sich die Realität verwirklicht hat. Der ist dann wahre Bodhisattva. Wir wahre Schüler von Buddha ist auch der unmittelbar in sich die Wahrheit von Nirvana verwirklicht hat. Der jemand, der aspiriert, er aspiriert, weil er früher in früheren Leben von schon diese Samen gesammelt hat. Aber diese Samen werden effektiv nur indem man unmittelbar, also erst muss man Teil der Familie sein. Teil der Familie sein heißt, dass er sich übt in den wahrheitsgemäß, in den Vollkommenheiten, die zu Erlösung führen. Wenn er das nicht macht, er ist nicht Mitglied der Familie. Und er kann nicht Erlösung verwirklichen, weil er wird nicht imstande sein, wahrheitsgemäß sich die Wahrheit anzuhören und sich danach zu richten. Ist das klar? Aber es kann jeder in diese Familie hineinwachsen. Ja, wir sind, das ist ein langer Prozess. Aber der ist eben möglich. Erst, was sind die Samen? Diese Samen, das ist sehr wichtig zu verstehen, diese Samen sind sehr feine Energien, sehr feine Samskaras, die normalerweise wir nicht sehen. Es gibt zwei Sorten von Gotra. Wir wissen nicht, zu welcher Gotra, zu welcher Familie wir gehören. Nur der Buddha weiß sehr klar, das heißt nicht, dass jemand sich in der Lehre von Schülern übt und will Erlösung, dass er nicht zu Familie von Bodhisattvas gehört und dass er nicht die Erleuchtung von Bodhisattvas oder die höchste Erleuchtung erleben wird. So ist es nicht. Es gibt zwei Sorten von Gotra. Eine, die So wird erklärt in Mahayana, nicht in Theravada. Eine Gotra ist die Gotra, die natürliche Gotra, natürliche Familie. Und zweite ist geübte Familie. Diese zwei muss man sehr klar unterscheiden. Jetzt zum Beispiel, ich übe mich in den Vollkommenheiten mit Aspiration, ich möchte in Zukunft Buddha sein. Aber da ich in mir nicht diese Gotra-Familie von Bodhisattva habe, wenn ich ein Hindernis auf dem Wege habe, dann ich werde weg davon und ich werde diese Erleuchtung von Arahat erleben. Weil meine Gotra von Buddha ist nicht natürliche Gotra, ist nur geübte Gotra. Das ist sehr schwer zu verstehen. Das sieht, weil diese Samen so fein sind, nur der Buddha sehen kann, ist es sehr schwer zu sehen. Zum Beispiel, es in Burma, sehr bekannter Mönch, Ledi Sayadaw. Ledi Sayadaw hat auch Paramidipani geschrieben. Er hat große Aspiration, sich ein Buddha zu werden. Und er hat sehr tief studiert die Paramis. Und dann, als er alt war, er ist blind geworden und unheimliche Leiden. Dann ist er, so hat mir der Pauk Sayadaw erzählt, so hat er sich entschlossen, er will weg von dieser Samsara, weil solche Leiden, er will nicht mehr bleiben. Dann ist er, so ist die Tradition, Anagami geworden. Er ist nicht Arahat, Anagami geworden. In Mahayana, ich lieber spreche jetzt mehr über Theravada, aber in Mahayana, es gibt eine sehr berühmte Geschichte, wieder in dem Kommentar von Nagarjuna, das heißt Tajatulun, Kommentar zu Pragya Paramita Sutra, über Sariputta. In China, jeder weiß diese Geschichte. Der Sariputta auch wollte ein Buddha werden. Er hatte Entschluss gemacht, er wird ein Buddha werden. El Buddha, wir werden darüber später sprechen können. Er macht Entschluss, dass was immer die Leute wollen, er gibt das alles. Aber er gibt das mit Weisheit. Also er lernt dadurch auch Weisheit. Darüber werden wir später lernen. Aber der Sariputta, indem er den Weg von Bodhisattva geübt hat, als einer zu ihm kam und fragte ihn, so wie der Buddha in Sivijataka und so, wir werden lernen, wenn gefragt als Sivikenik, dass er sein Auge gibt, er hat gleich zwei Augen gegeben. Denn der Bodhisattva wurde auch gefragt von einem Brahmane, dass er sein Auge gibt. Dann er sagt, ich bin Bodhisattva, ich muss geben, was der Brahmane will. Dann er hat Auge gegeben. Dann der Brahmane hat das genommen und hat gesagt, hat das auf die Erde geworfen und hat darauf getreten und hat gesagt, ich wollte nicht die linke Auge, ich wollte rechte Auge. Dann der Sariputta denkt, die Wesen sind so unvernünftig, das kann ich nicht mehr aufhalten. In diesem Moment hat er diesen Entschluss, ein Buddha zu werden, bis zu Ende die Paramis zu üben, hat er aufgegeben. So ist die Geschichte. Ich war nicht dabei, das ist aber, ich weiß nicht, aber das ist sehr berühmte Geschichte im Mahayana. Also man weiß nicht, zu welcher Gotra man gehört. Das weiß nur der gute der Buddha. Man übt sich in dem Weg von Schiele, man wird gleich weg von dieser Leiden von Samsara. Er bekommt Umstände. Es gibt auch viele Geschichten in der buddhistischen Literatur. Man nachdenkt über diese Zustand von der Welt und Leiden von den Wesen. Und besonders in unserer Zeit, in der Zeit von der Weg immer und immer unklar wird, wenn die Religion alle ihren Untergang erleben, Period von Untergang, von Korruption in allen Religionen, das ist Zeichen von Kali Yuga. In dieser Zeit dann, er macht dann Entschluss, dass er bleibt, damit weiter bleibt, obwohl er schon Weisheit hat, dass er aus dem Leiden weggehen kann. Er nimmt an sich das Leiden von allem. Das ist dann, dass wenn man Theravada-Tradition angehört, das heißt nicht, dass man den Weg von Savaka geht und dass man gleich weg von Samsara will. Wenn man Mahayana weggeht, das heißt nicht, dass er Bodhisattva ist und er wird Bodhisattva-Zustand unmittelbar erleben. Überhaupt nicht so. Die Wahrheit, was man wirklich ist, welche Natur man hat, das versteht nur der Buddha selbst. Das ist, wir haben darüber gesprochen, deswegen diese auf Himmel, auf der Erde, überall, es gibt nichts, was man mit Zustand von Buddha vergleichen kann. Und was wir üben, das sind auch dann Paramis. Aber ob diese Paramis, ob unseren Weg sich ändert, das wissen wir nicht. Sehr schwer zu wissen, weil diese Energien so fein sind und so Samsara ist endlos, was wir in diesem Endlosen, was sind die Tendenzen des Geistes in den früheren Existenzen, das wissen wir nicht. Wie sie gekreuzt sind, wissen wir nicht. Aber derjenige, der Erlösung erfährt, egal der wirkliche Parami übt, nach der buddhistischen Lehre, wird auch gesagt in Theravada, er hat nur 6 Tendenzen, die werden dann dominant. Durch diese 6 Tendenzen wird er dann Mitglied der Buddha-Familie. Er hat Tendenz zu, er hat keine Tendenz zu keiner Begierde zu mindern, zu Alobha. Er hat Tendenz zu Enge zu mindern. Ärger zu mindern. Er hat Tendenz, die Moha zu mindern, Amoha zu entwickeln. Aloba, Adosa, Amoha. Die 3 Würzel von Heilsamen, und er hat Tendenz zu Neckhammer, zu Entsagung, er hat Tendenz zu Viveka, zu sich von den Einflüssen von Klesas, sich zu Aufgeschiedenheit. Distanzieren. Und er hat Tendenz zu Erlösung, Nisarana. Diese sechs Tendenzen, wenn jemand ein Mitglied von der Buddha-Familie ist, die werden immer da. Durch Erlösung, Nisarana. Diese heißen Adhyasaya, Adhyasaya in Sanskrit. Das heißt Tendenzen. Jemand, der Parami übt, der diese Tendenzen dann entwickelt. Bis sie zu Frucht von Arahat oder Pacheka Buddha oder vollkommen erwachten Buddha führen. Jetzt, es gibt gemeinsame Sachen, die alle üben müssen, und es gibt Sachen, der Bodhisattva, der voll Erwachene üben muss. Aber alle, die gehören zur Buddha-Familie, sich üben in diese sechs Tendenzen. Es gibt, und wie weiß man, dass man nicht zur Buddha-Familie gehört? Das Gegenteil, das ist sehr wichtig zu verstehen. Die Menschen, die in sich kein Hari Otapa, kein Scham haben. Wie übersetzt ihr? Scham und Furcht. Scham und Furcht. Scham von den unheilsamen Sachen, die man selbst hat, und Furcht von unheilsamen Taten. Wenn man die nicht hat, dann das ist Zeichen, dass man nicht zur Buddha-Familie gehört. Dann kann man nicht mit Yoniso Manasikara, mit wahrheitsgemäß sich die Buddha-Lehre anhören. Dann, was auch noch sehr wichtig ist, jemand, der nicht zu Buddha-Familie gehört, er hat überhaupt kein Interesse über Erlösung. Wenn diese Sachen einfach interessieren ihn nicht. Überhaupt nicht in seinem Interesse. Er hat nur Interesse für weltliche Sachen. Diesen Mensch zu retten, ist dann sehr schwer. Man wird Es gibt sehr schöne Geschichte in den Kommentaren zu Dhammapada. Der Buddha lehrt vier Schüler. Vier Laien kommen zu Buddha um Belehrung. Und das ist im Dhammapada-Kommentar, der Buddha lehrt sie dann und der Ananda ist dabei und er sieht einer, als er zuhört, die Buddha-Lehre, er immer macht so, der andere, wenn der Buddha lehrt, er immer da an dem Baum von einem zu anderen so geht. Und andere, der immer macht so. Und andere, der mit großem Interesse, mit Heiterkeit, mit Freude und mit Einspitzigkeit des Geistes und voll Verehrung, die sich die Herre anhört. Dann, wenn sie weggehen, dann der Buddha sagt, dass diese Laie, der sich die Lehre so aufmerksam angehört hat, er ist Sotapanna geworden. Dann der Ananda fragt, und was die anderen? Dann der Buddha sagt, der einige, der die Erde so, der war Erdewurm für unzählige, ich weiß nicht wie viele frühere Existenzen. Er war Erdewurm, das ist seine Gewohnheit. Deswegen diese Samen von richtigen Wandel und von Weisheit kommen noch nicht zum Ausdruck. Andere, der war so lange Affe, dass er kann nicht von dieser Gewohnheit los. Er muss immer von einem zu anderem oder von einem Objekt zu anderem. Er kann sich nicht bei einem Objekt befestigen. Es ist ihm unmöglich. Deswegen, diese Gewohnheit ist so tief, dass er sich nicht richtig Dhamma zuhören kann. Und das war ein Schwein lange Zeit. Deswegen, er kann sich nicht von diesen Gewohnheiten lösen. Obwohl sie Dharma gehört haben, diese Gewohnheiten sind so stark, sie können nicht wahrheitsgemäß anhören. Nur der mit Einspitzigkeit des Geistes, mit Freude, mit Verehrung, die Dharma sich anhört, der kann dann verwirklichen. Warum? Weil er ein Mitglied der Buddha-Familie ist, in dem Sinne, dass er diese Fähigkeit hat, in sich hat, Dharma zu akzeptieren, die Wahrheit zu akzeptieren. Und diese Gotra dann, diese Energien obwohl der Arahat, der zur Erlösung kommt, er wird frei von den Tendenzen zu Alobha, Adosa, Amoha, die zu Unreinheiten des Geistes führen. Aber er wird nicht befreit von den Gewohnheiten, sogenannten Vasanas. Nur der Buddha selbst wird befreit von den feineren Zuständen oder von den schlechten Gewohnheiten, die volle Ausmaß von Wahrheit ermöglichen. Das ist auch ein sehr wichtiges Konzept, diese Vasanas, der, wie Charyapitaka auch erklärt, der nur der Buddha, indem er Höchste von den Höchsten verwirklicht hat, ist er auch frei von den Vasanas. Aber wir wollen nicht zu lange über diese Sachen reden, indem wir meditieren, und wir wollen mehr über Meditation sprechen. Und deswegen werde ich jetzt sprechen über das, was ich gestern angefangen habe, indem man Mitglied der Buddha-Familie wird, braucht man die Samen von Weisheit und die Samen von rechten Wandel. Jetzt gibt es Samen von Weisheit und rechten Wandel, die gemeinsam sind zu allen, die zur Buddha-Familie gehören. Und es gibt Samen die besonders derjenige, der volle Erleuchtung von Buddha erleben möchte, dann entwickelt. Und was sind die gemeinsamen Samen, die alle, auch diejenigen, die sich in Meditation üben möchten, die Meditation, die Früchte von Meditation erfahren möchten, die alle müssen diese 15 Elemente von sich in den 15 Elementen von richtigen Wandel üben. Und die sind von Bedeutung für uns, indem wir uns mit Meditation beschäftigen. Deswegen wird es jetzt unmittelbar verbunden mit dem, was wir machen. Also indem man Erlösung erleben möchte und erlösende Weisheit sich eingeeignen möchte, dann er muss unbedingt, egal ob er welche Erlösung sich, er sich an welche Erlösung sendet, er muss unbedingt diese 15 Elemente von Dhamma üben. Die werden wir jetzt in den nächsten Tagen ausführlich erklären, indem sie gemeinsam sind für alle. Und Voraussetzungen sind, dass unsere Vollkommenheiten dann uns zur Erlösung führen. Sonst werden sie nicht zur Erlösung führen. Erste ist dann, was heißt Sila Samvara. Wir werden später über Sila als Parami sprechen. Wir haben schon am ersten Tag über Sila als Parami gesprochen, über drei Aspekte von Sila, wenn es als Parami geübt wird. Was heißt, das heißt Disziplin, die heilsame Dharmas zu sammeln und zu Wohl der Wesen sich bemühen. Sila Samvara hier heißt besonders, dass man die zehn sich in den zehn Kusala Kammapata, in den zehn heilsamen Wegen von Kamma übt und die zehn unheilsamen Wege von Kamma vermeidet. Das ist die Voraussetzung. Damit haben wir auch, indem wir die Silas genommen haben, vorgestern, haben wir damit auch angefangen. Man bemüht sich nicht zu täten, man bemüht sich nicht zu stehlen, man bemüht sich nicht zu lügen, man bemüht sich nicht, also ich habe vergessen, man bemüht sich diese Kamesumitsachara, sexuell Fehlverhalten, das sind die drei. Dann man bemüht sich nicht zu lügen, man bemüht sich Farusavacha, Pichunavacha, Pisunavacha, wie übersetzt man? Keine groben Worte. Groben Worte, keine zwei Zunge, Doppelzunge und keine Plapperei ohne Sinn. Keine Zwischenträgerei. Man bemüht sich und rechten Ansicht, die eigene Ansicht zu Wahrheit gemäß zu entwickeln. Und man bemüht sich, eigene Begierde und eigene Ärger zu beseitigen. Das ist gemeinsam zu allen, die Teil der Buddha-Familie werden möchten und auch für allen, die Zustand von guten Mensch oder von einem Gott erreichen möchten. Ohne das keine Frage. Zweiter Aspekt Indriyesu Gutadwara, dass man eigene Fakultäten schützt. Man eigenen Geist schützt, der Weise schützt immer eigenen Geist. Wie schützt der eigenen Geist? Indem immer ihn schützt durch Achtsamkeit. Und wie schützt er ihn durch Achtsamkeit, dass er nicht in tiefe Zustand von Beschmutzungen des Geistes hineingeht, indem er unaufhörlich und mit Hingabe sich übt, dass er nicht Zeichen von dem Objekt und nicht Nebenzeichen von dem Objekt, an Zeichen von Objekt und Nebenzeichen von Objekt anhaftet. Nimittagahi. Was heißt Zeichen von dem Objekt und Zeichen von Nicht-Objekt, Zeichen von dem Objekt? Zum Beispiel, wenn ich Begierde habe. Wir haben schon erklärt, die Wahrheit von Buddha ist die bedingte Entstehung. Wenn wir Begierde haben, warum haben wir Begierde? Indem wir an den Objekt, den wir als schönen Objekt, als wünschbaren Objekt indem wir an das, was wir als schönes Objekt oder Objekt, den wir uns wünschen, anhaften. Und so wie Affe, nicht loslassen. Davon kommt Leiden von den Begierden. Bedingte Entstehung. Und warum wir anhaften an die Objekten, die wir als angenehm betrachten, als die Objekten, die wir uns wünschen? Weil wir in unserem Geist diese Samen von früheren Anhaften haben. Von früheren unheilsamen Taten, die durch Begierde bedingt sind. Und weil wir nicht wahrheitsgemäß unseren Geist an Objekt anwenden. Wie wir den Geist zu dem Objekt führen, wie wir den Objekt im Geist machen, nachdem werden wir ihn auch erfahren. Das ist die wichtigste Prinzip von Weisheit. Wie wir den Objekt im Geiste machen, je nachdem wir werden ihn erfahren. Und wie wir den Objekt im Geiste machen, ist durch unsere Vergangenheit bedingt. Vergangene Karma, weil was wir sind, das ist unsere Karma. Das ist wichtig zu verstehen. Wenn wir uns ärgern, warum ärgern wir uns? Weil wir an Objekt, das wir als unwünschbar, als wir als hässlich betrachten, anhaften. Wir wir greifen an dieses Objekt mit dem Geist. Und wir haben Samen von früheren Hass und Ärger in unserem Geist und wir interpretieren den Objekt im Geist nicht wahrheitsgemäß. Dadurch entsteht Ärger. Indem wir schützen unsere Sinnen, unsere Auge hält nicht fest an angenehmen Objekten, nicht hält nicht fest an unangenehmen Objekten, genauso unsere Ohren, unsere Nase, unsere Zunge, unsere Körper und unser Geist. Da eben wir schützen von den Sinnen. Wenn wir die Sinnen schützen, nur dann können wir meditieren. Wenn wir nicht die Sinnen schützen, wir können nicht meditieren. Weil wir werden immer von diesem Teufelskreis von Anhaften an das, was wir als angenehm betrachten und von sich ärgern an das, was wir als unangenehm betrachten. Wir werden da drin immer stecken. Dann keine Meditation. Weil Meditation ist Zustand von einem Geist, das über diese Teufelskreis hinausgeht. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Ich sehe jetzt, die Zeit ist fast vorbei. Wir haben von 15 Aspekten nur über 2 gesprochen. Die anderen werden wir dann morgen behandeln können. Was sind die anderen? Jetzt sage ich, morgen erkläre ich, was für in dem. Ich sehe, einige von uns geben sich Mühe bei der Meditation, einige von uns geben sich nicht so viel Mühe. Damit man sich Mühe gibt, kommt Bhojane Matanyuta, man muss richtigen Maß bei Essen wissen, nicht zu viel essen, auch nicht zu wenig essen. Man muss verstehen, welches Essen passt für Meditation, welche Essen nicht passt für Meditation. Man muss essen nicht, um das Essen zu genießen. Je mehr man Meditation übt, desto mehr kann man auch essen und alle anderen Sachen genießen, weil die Sinnen werden, indem man eigene Sinnen schützt, sie werden immer, immer klarer. Der Buddha weiß millionenmal besser als wir, was gut schmeckt und was nicht gut schmeckt, aber er bleibt immer in Gleichmut. Indem wir uns eben in Schützen von Sinnen, unsere Sinnen werden immer schärfer und schärfer. Deswegen, wir können die Welt immer mehr und mehr genießen. Aber die Weisheit ist, loslassen. Loslassen kann man nur dann, wenn man versteht, wie viel leiden uns dieser Teufelskreis von Anhaften an Angenehmen und sich ärgern und Resistenz zu entwickeln an Unangenehme bringt. der jemand, der nicht seine Sinne kontrolliert, er kann nicht wirklich die Sinnen genießen, weil er seine Sinnen sind nicht klar. Die Sinnen werden klar, wenn man sie kontrolliert, wenn man diese moralische Grundlage hat, wenn man beim Essen mittlere Maß weist und nicht an Essen anhaftet, wenn man Schlafen, Yoga übt, wenn man nicht zu viel schläft, auch nicht zu wenig, indem die Sinne klarer werden, braucht man immer weniger Schlaf und der Geist selbst rutscht in Samadhi wie auf Butter geschmiert. Indem unsere Sinnen geklärt werden, die Meditation wird immer natürlicher und natürlicher. Deswegen so wichtig, die Sinnen zu schützen. Dann, jetzt haben wir schon die Zeit überschritten, die nächste Charana Dhammas, die wir lernen werden, sind Satta Sudama. Haben Sie gelernt, und die vier Jhanas. Die Satta Sudama und die vier Jhanas, wir erklären ein bisschen mehr morgen. Jetzt sind wir schon über unsere Zeit. Diese Dhammas von rechten Wandel sind gemeinsam für alle. Alle, die zu der Buddha-Familie gehören möchten, egal ob als ob sie sich an Erlösung von Arahat oder Erlösung von vollem erwachten Buddha sehnen, sie müssen diese Dharmas üben, sonst werden sie nie wirklich Mitglied der Buddha-Familie sein können und effektiv die Paramis üben können. Und wir sprechen mehr morgen. Jetzt ist unsere Zeit schon überschritten. Dann wir wir übertragen Verdienst nach Metameditation. Jetzt Pause.